Erster, ihr seid mit Jesus auferstanden. Deshalb sucht die Dinge, die im Himmel sind. Dort ist Jesus, auf dem Thron Gottes. Zweiter, denkt an die Dinge im Himmel. Denkt nicht nur an die Dinge auf der Erde. Dritter, denn ihr seid gestorben. Euer neues Leben ist bei Jesus, in Gott. Vierter, wenn Jesus wiederkommt, werdet ihr auch mit ihm in Herrlichkeit gesehen werden. Fünfter, tötet die schlechten Dinge in euch, Sex vor der Ehe, unreine Gedanken, starke Wünsche, böse Dinge wollen und Gier. Gier ist wie Götzendienst. Sechster, Gott wird zornig sein wegen dieser Dinge. Siebter, früher habt ihr diese Dinge auch getan, als ihr so gelebt habt. Achter, aber jetzt sollt ihr das alles lassen, Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und böse Worte. Neunter, lügt einander nicht an. Ihr habt euer altes Leben mit seinen Taten ausgezogen. Zehnter, zieht das neue Leben an. Es wird immer besser, so wie Gott es will. Ihr lernt Gott immer besser kennen, der euch geschaffen hat. Elfter, es ist egal, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ein Ausländer oder ein Sklave oder ein freier Mensch. Wichtig ist, dass Jesus alles für alle ist. Zwölfter, Gott hat euch auserwählt. Ihr seid heilig und geliebt. Zieht darum Liebe an, Freundlichkeit, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Dreizehnter, helft einander und vergebt einander. Wenn jemand etwas gegen einen anderen hat, vergebt ihm. So wie Jesus euch vergeben hat, sollt ihr auch vergeben. 14. Am wichtigsten ist die Liebe. Sie hält alles zusammen. 15. Lasst den Frieden von Jesus in eurem Herzen sein. Dazu hat Gott euch berufen, als ihr ein Leib wurdet. Seid auch dankbar. 16. Seid dankbar. Lasst die Worte von Jesus ganz in euch wohnen. Lernt voneinander mit Weisheit. Singt Psalmen, Lieder und geistliche Lieder. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. 17. Alles, was ihr tut, in Worten oder Taten, tut es im Namen von Jesus. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 18. Frauen, achtet eure Männer, so wie es sich für Christen gehört. 19. Männer, liebt eure Frauen und seid nicht unfreundlich zu ihnen. 20. Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Das gefällt dem Herrn. 21. Väter, macht eure Kinder nicht wütend, damit sie nicht den Mut verlieren. 22. Arbeiter, gehorcht euren Chefs in allem. Tut es nicht nur, wenn sie euch sehen, um ihnen zu gefallen. Tut es ehrlich und mit Respekt für den Herrn. 23. Was ihr tut, tut es von Herzen, als ob ihr es für den Herrn tut und nicht für Menschen. 24. Denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn eine Belohnung bekommen werdet. Dient dem Herrn Jesus. 25. Wer Unrecht tut, wird dafür bestraft. Gott behandelt alle gleich.